Kundgabe 8800. Empfangen am 6.4.1964. Antwort auf Frage über Yogis. Niemals werdet ihr mich vergeblich bitten, wenn ihr in geistiger Not zu mir kommet. Und in geistiger Not seid ihr, wenn euch Fragen bewegen, die ihr selbst euch nicht beantworten könnet. Und wenn Antworten von euch gefordert werden, die ihr als meine Boten auf Erden tätig seid. Doch es gibt keine Frage, die ich euch nicht beantworten könnte. Denn es gibt kein anderes Wesen als mich, das um alles weiß und euch darum also auch entsprechend belehren kann. Denn es gehört auch ein bestimmter Reifegrad dazu, das zu fassen, was ich euch erklären will. Denn ihr müsstet dazu auch schon ein kleines geistiges Wissen besitzen. Ihr müsstet Kenntnis haben von dem Anlass und Zweck eures Seins als Mensch auf dieser Erde. Also es müssen euch die ersten Erkenntnisse schon zugegangen sein. Dann werdet ihr auch das Weitere verstehen. Ihr wisset, dass zu jeder Zeit auch Lichtwesen über die Erde gehen. Nicht gefallene Wesen, die immer eine Mission zu erfüllen haben. Ihren Mitmenschen Kenntnis zu geben von einem Gott und Schöpfer und ihnen dessen Willen zu künden. Denn es ist überall auf der Erde das Gleiche, dass die Menschen wohl eine Auffassung haben auf geistigem Gebiet, dass sie aber selten in der Wahrheit wandeln und immer Menschensatzungen befolgen werden, aus einer gewissen Furcht heraus, die sie von der ihnen bildlich dargestellten Macht haben. Es wird ihnen selten reine Wahrheit gelehrt, denn der Irrtum hat überall auf der Erde die Übermacht. Und darum werden auch überall unter den Menschen geistige Größen erstehen. Menschen, die von mir aus die Aufgabe haben, ihren Mitmenschen den Glauben an einen Gott zu vermitteln und ihnen auch meinen Willen zu künden, so dass ein jeder Mensch den Lebenswandel führen kann, der ihm zum Ausreifen seiner Seele verhilft. Und je primitiver die Menschen sind, desto stärkere Lichtwesen verkörpern sich mitten unter ihnen. Diese Wesen gehen aber den Gang als Mensch über die Erde. Und sie müssen sich auch erst zur Erkenntnis durchringen. Sie müssen ein Leben in Liebe führen. Denn die Liebe allein ist die Kraft, die sie benötigen, um ihren Mitmenschen rechte Führer zu sein. Es geht darum, ob Menschen ihre übernatürliche Kraft, die sie entfalten, um ungewöhnlich zu wirken, aus mir empfangen oder von meinem Gegner. Die Liebe garantiert ihnen die Kraftzufuhr aus mir, denn so wie sie in der Liebe stehen, stehen sie auch in innigem Verband mit mir und werden nun auch alles vollbringen können, was sie wollen. Sie können sich aber auch Kräfte von unten aneignen. Sie werden genauso unterstützt von meinem Gegner, der sie mit Kraft versorgt, wenn sie nicht reine Liebegeister sind, also von mir ausgegangen, um ihre Mission zu erfüllen auf Erden. Ist aber nun die Liebe in ihnen, dann sind sie auch erleuchteten Geistes. Sie erkennen den Notzustand ihrer Mitmenschen, sie wissen aber auch um alle Zusammenhänge des Menschen und der Gesamtschöpfung mit mir, dem Gott und Schöpfer von Ewigkeit. Sie können nun sich dessen Kraft zu eigen machen. Und ich werde sie ihnen nicht vorenthalten, weil ich das ernste Streben dieser Menschen nach Vollkommenheit ersehe und weil sie selbst nicht mehr unter dem Druck der Ursünde stehen, also auch von mir aus keine Machtbeschränkung zu befürchten haben. Sie selbst brauchen also, als schon zum Licht gelangte Wesen, die Erlösung durch Jesus nicht. Doch alle ihre Mitmenschen brauchen sie. Und ihnen müssen sie auch Kenntnis geben von dem, indem ich selbst Mensch geworden bin, um für die Urschuld aller Wesen Sühne zu leisten. Diese Kenntnis mangelt ihnen nicht, doch sie selbst breiten als Vertreter anderer Religionen einen Schleier über eines der wichtigsten Probleme. Sie klären ihre Mitmenschen nicht auf, weil sie diese Ausnahmestellung Jesu nicht anerkennen wollen. Sie betrachten ihn als einen der ihrigen, nicht aber als den, der für die ewige Gottheit selbst die Außenhülle gewesen ist und der als Herr und Gott aller Wesen sichtbar sein und bleiben wird bis in alle Ewigkeit. Es ist dies kaum zu verstehen, dass Menschen, die in inniger Verbindung stehen mit ihrem Gott und Schöpfer, sich diesem Problem verschließen. Dass sie auf Erden und auch dann vom geistigen Reich aus unzählige Menschen belehren und sich immer als hohe und höchste Wesen vorstellen, doch nicht den einen herausstellen, der wirklich und wahrhaftig Gott ist, Jesus. Diese Lichtgeister sind wohl auch einstens durch die Tiefe gegangen. Sie haben mich erkannt und anerkannt und die Willensprobe bestanden. Aber sie haben doch nicht den höchsten Grad der Gotteskindschaft erreicht. Diese erfordert völliges Eingehen in meinen Willen und völliges Unterstellen unter Jesus, der Gott ist und bleibt bis in alle Ewigkeit. Unterlassen Sie. Sie sind auf Erden wohl zur höchsten Reife gelangt. Sie haben meine Kraft in Anspruch genommen und mit meiner Kraft gewirkt und Wunder vollbringen können. Doch für sie ist das Kreuzesopfer Jesu nicht das Entscheidende gewesen. Und sie haben daher auch Jesus, ihren Mitmenschen, immer nur als einen höchst vollkommenen Menschen dargestellt, als einen Meister, gleich vielen der ihrigen. Nicht aber als den einen, in dem ich selbst in ganzer Fülle gewesen bin und gewirkt habe, in dem ich selbst die Sündenschuld tilgte durch den Tod am Kreuz. Wer aber von jenen hohen geistigen Führern auf Erden den Erlöser, Jesus Christus, erkannte und anerkannte, der hat auch seine Mitmenschen zum Glauben daran zu führen gesucht. Und so werden auch viele dieser Menschen, die eine völlig andere Religion besitzen, im Jenseits erst zu Jesus finden und nun erst von der Ursünde frei werden. Denn diese Schuld kann von keinem Mitmenschen stellvertretend gesühnt werden. Die Urschuld kann nur von Jesus Christus, von Gott selbst, getilgt werden. Und darum muss er auch anerkannt werden als göttlicher Erlöser. Und keiner wird je die Seligkeit erlangen, der nicht zuvor von seiner Urschuld befreit ist, was nur der eine kann, Jesus Christus, der die Hülle der ewigen Gottheit selbst gewesen ist. Es gibt wohl viele heiligmäßig lebende Menschen, die auf Erden die höchste Vollendung zu erreichen suchen. Und doch ist ein Unterschied zwischen jenen und Jesus. Denn dieser wusste von Ewigkeit um seine Mission. Er wusste auch um den qualvollen Tod, den er erleiden musste. Er wusste aber auch um die Ursünde, die alle Menschen belastete. Um diese Ursünde zu tilgen, stieg seine Seele herab zur Erde und legte den Weg als Mensch zurück. Und er forderte alle Menschen zur Nachfolge auf. Er schlug die Brücke über die weite Kluft, die alle anderen Menschen nun betreten konnten, weil zuvor keine Möglichkeit bestand, aus dem Reiche der Finsternis in das Reich des Lichtes zu gelangen. Die Lichtwesen, die zuvor als Propheten zur Erde gesandt wurden, kündigten ihn an, den Messias, der den Menschen das Heil bringen sollte. Und erst die rechte Nachfolge trug den Menschen wieder die Vollendung ein, das Erreichen des Urzustandes. Es wurde durch die Propheten zuvor und durch Jesus selbst den Menschen der Wille Gottes kundgetan und den sie nicht mehr wussten als Folge der Ursünde, von der sie belastet waren. Die Menschen nun, die von der Ursünde belastet waren, sind auch niemals fähig gewesen, auf Erden einen hohen Reifegrad zu erreichen, denn ihr Wille war völlig geschwächt. Die nun aber ungewöhnlich wirkten auf Erden, die höchste geistige Fähigkeiten entwickelten und für ihre Mitmenschen schon vollendete Meister waren, hätten diese Höhe niemals erreichen können, wenn auch sie unter dem Banne der Ursünde gestanden hätten. Sie aber waren aus der Höhe herabgestiegen, um den Menschen zu helfen. Sie waren keine gefallenen Urgeister, sondern mir treu verblieben, können aber jederzeit gleichfalls über die Erde gehen, um sich im freien Willen zu Göttern zu gestalten, die ich mir nicht schaffen konnte, sondern der freie Wille des Menschen selbst dies zu Wege bringen musste. Und wieder muss ich es betonen, dass nur ein Leben in Liebe nötig war, dass jene Wesen als Mensch alle göttlichen Fähigkeiten in sich entwickeln konnten und dass auch jeder Mensch dies vollbringen kann, wenn er ernsthaft nach der höchsten Vollendung strebt, was auch meine Worte beweisen Ihr sollet vollkommen werden, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also kann dieser hohe Reifegrad auch von Menschen erreicht werden, die von ihrer Urschuld erlöst wurden durch Jesus Christus. Ist aber ein Mensch ein verkörpertes Lichtwesen, das nicht mit dieser Urschuld belastet ist, dann kann ihm erst recht diese Vergöttlichung auf Erden gelingen. Und er wird auch in seiner hohen Seelenreife das Werk Jesu und seine besondere Mission erkennen. Aber er wird immer nur die Menschen anzuregen suchen, ebenfalls die höchste Vollendung anzustreben. Doch von der Last der Ursünde wird auch ein solcher hoher Geist die Menschen nicht befreien können, weil dies allein das Erlösungswerk Jesu vollbracht hat. Eine vertretende Sühne kann er nur leisten für die Sünden, die der Mensch als solcher begangen hat, wenn seine Liebe überstark ist und er den Mitmenschen helfen will. Doch für die Ursünde hat nur ein Mensch diese Sühne geleistet: Jesus, der eingeborene Sohn Gottes, in dem Gott selbst Mensch wurde, weil die Liebe diese Schuld tilgte und die Liebe ich selbst bin. Auch die höchsten Lichtwesen erkennen im geistigen Reich mich in Jesus an, der ich auch für diese Wesen zum schaubaren Gott wurde in Jesus. Und diese meine Menschwerdung in Jesus ist der Unterschied zwischen ihm und hohen, ausgereiften Geistern. Und diese Menschwerdung muss anerkannt werden von jedem Wesen, das einmal mich zu schauen begehrt. Ansonsten auch die höchsten Lichtwesen niemals mich schauen könnten von Angesicht zu Angesicht und darin die höchste Seligkeit besteht. Also kann mit Recht gesagt werden, ohne Jesus Christus kann kein Mensch selig werden. Und letztes Ziel wird immer bleiben, die restlose Verschmelzung mit mir. Doch jedes Wesen bleibt sich seiner selbst bewusst. Jesus aber ist völlig in mich eingegangen. Er und ich ist eins, was ihr aber erst voll verstehen werdet, wenn ihr selbst in das Lichtreich eingegangen seid. Amen.